Mara und Ben sind an der Kasse der Westtherme. Hören Sie jetzt den Dialog. Nach dem Hören sollen Sie Fragen dazu beantworten. Drücken Sie auf Pause und lesen Sie jetzt die Fragen in Ihrem Begleitheft in Übung 7. Alles klar? Achten Sie beim Hören auf die Informationen zu den Fragen. Es beginnt. Guten Tag. Wir hätten gerne 2 Karten für die Sauna. Für 4 Stunden oder eine Tageskarte? Ben, was meinst du? Sollen wir eine Tageskarte nehmen? Warum nicht? Was kostet die denn? Mit Schwimmbadbenutzung 26 Euro, ohne 22,50 Euro. Okay, dann 2 Tageskarten mit Schwimmbad. Gibt es hier auch ein Dampfbad? Ja, aber das wird zurzeit renoviert. Ah ja, und wissen Sie, wann der Aufguss ist? Ja, der ist immer zur halben und zur vollen Stunde. Der nächste ist also um 12.30 Uhr. Aha. Oh je, ich glaube, ich habe mein Handtuch vergessen. Kein Problem. Sie können bei uns für 2,50 Euro frische Handtücher leihen. Das ist gut, das mache ich. Und hast du die Badeschlappen dabei? Ich empfehle Ihnen sehr, Badeschlappen zu tragen. Im Laden vor dem Schwimmbad können Sie welche kaufen. Nein, nein, danke. An die habe ich schon gedacht. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Schönen Aufenthalt bei uns.